Paletto. Der Hula-Hoop-Reifen zerfleddert deinen Wortschatz. Miami Vice, aha. Edgar. Was ist schwarz? Trägt Ketten und wird kalt gemacht. Tupac. Noch einmal dieselbe Frage, neue Antwort. Winterreifen. Wenn ich Witze mache, muss ich kein Smiley dahinter zeichnen. Dein Verstand ist mager wie in Afrika die Kinderleichen. Du stellst dich klüger als du bist, um mit mir zu reden. Ich stell mich dümmer als ich bin, damit du mich verstehst. Pseudophilosophen wollen die Wahrheit nicht sehen und erfinden irgendwelche Theorien, um ihr Leben zu rechtfertigen. Manche Menschen gehen über rote Ampeln, manche Menschen sind blind. Meine Texte sind out, deine Texte sind in. Was auch immer das heißt, ich speichere deine Musik bei iTunes und behinderte Scheiße. Ich bin weder perfekt, noch bin ich der Klügste. Aber du hast die Intelligenz abgelaufenen Gemüses. Wenn ich lach, werde ich munter. Wenn du lachst, wirst du wütend. Und ich tanz lyrisches Ballett auf deinem Kopf. Pirouette hin, Pirouette her. Der Hula-Hoop-Reifen zerfleddert deinen Wortschatz. Die Limbo-Stange bohrt sich in dein Gehirn. Und ich tanz lyrisches Ballett auf deinem Kopf. Pirouette her, Pirouette hin. Der Hula-Hoop-Reifen zerfleddert deinen Wortschatz. Die Limbo-Stange bohrt sich in dein Gehirn. Coole Menschen tragen Ketten aus Weißgold. Ich komm in deinen Block und lösch meine Lieder von deinem iPod. Jesus sagte, man werfe den ersten Stein auf die Ehebrecherin, wenn man frei von Sünde sei. Und alle nahmen sich einen Stein und dann warfen sie. Was für dich ein Gangster ist, ist für mich ein Ladendieb. Du willst mit mir reden, rede erst mit meinem Glied. Yeah! Nee, ernsthaft, bücke dich runter und versuch mal eine philosophische Diskussion über Vor- und Nachteile des Kapitalismus mit meinem Penis zu führen. Jeder findet dich behindert wie GEZ-Gebühren. Meine Texte sind so wie dein Dasein. Immer dieselbe Scheiße wie Fließbandarbeit. Das Drahtseil des Zirkusclowns ist des Selbstmörders Bahnsteig. Jedes Klischee basiert auf einer Wahrheit. Und ich tanz lyrisches Ballett auf deinem Kopf. Pirouette hin, Pirouette her. Der Hula-Hoop-Reifen zerfleddert deinen Wortschatz. Die Limbo-Stange bohrt sich in dein Gehirn. Und ich tanz lyrisches Ballett auf deinem Kopf. Pirouette her, Pirouette hin. Der Hula-Hoop-Reifen zerfleddert deinen Wortschatz. Die Limbo-Stange bohrt sich in dein Gehirn.